The Thessalonian church was a very young church. Die Gemeinde in Thessaloniki war eine sehr junge Gemeinde. It was literally only months old when Paul wrote this. Und die war buchstäblich nur einen Monat alt, als Paulus das schrieb. Maybe a few months, maybe 3, 4, 5, 6 months old. And it's ein paar Monaten. Ja, oder vielleicht war es ein paar Monate alt. Just want to look at some verses in chapter 1, starting with verse 8. Wir wollen uns ein paar Verse im Kapitel 1 ansehen. Fangen wir beim Vers 8 an. Just speaking of their story. Da ist die Rede von ihrer Geschichte. Of their testimony. Von ihrem Lebensbericht. Paul writes, now the word of the Lord is ringing out from you to people everywhere. Da schreibt der Paulus Folgendes. Und nun geht das Wort des Herrn von euch aus zu den Menschen in Griechenland und weit darüber hinaus. Even beyond Macedonia and Achaia, for wherever we go, we find people telling us about your faith in God. Denn wo immer wir auch hinkommen, erzählen uns die Leute von eurem Glauben an Gott. We don't need to tell them about it, for they keep talking about the wonderful welcome you gave us and how you turned away from idols to serve the living and true God. Wir brauchen ihnen gar nichts davon zu sagen. Sie berichten ganz von selbst, wie herzlich ihr uns aufgenommen habt, wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt, um den wahren und lebendigen Gott zu dienen. And they speak of how you are looking forward to the coming of God's Son from heaven. Und wie ihr die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet. Jesus, whom God raised from the dead. Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. He is the one who has rescued us from the terrors of the coming judgment. Er ist es, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. In the New Living Translation, the terrors of the coming judgment. Also in der neuen lebendigen Übersetzung heißt es von den Schrecken des kommenden Gerichts. I very much have on my heart a very deep impression from the Holy Spirit. Ich habe das sehr am Herzen, eine sehr tiefe, eindrückliche Erfahrung vom Heiligen Geist. Of eternal realities. Von ewigen Realitäten. And how very easily we as believers become indifferent. Und wie wir sehr leicht als Gläubige dem gegenüber gleichgültig sein können. It's a discipline to not become indifferent. Das ist eine Disziplin, in der wir uns üben müssen, nicht gleichgültig zu werden. There are so many disciplines in the Christian life. Und es gibt so viele Disziplinen, die wir haben im christlichen Leben. From giving, beim Geben, church attendance, beim Gottesdienstbesuch, 15 Revolution, diese 15 Minuten Revolution, missions, Mission, children, Kinderdienst, book table, der Büchertisch, worship. Anbetung. There's so much that we can get involved with. Da gibt's so vieles, worauf wir uns einlassen können. My quiet time. Meine stille Zeit. Like Hans was saying this morning. So wie es Hans heute Morgen ausgedrückt hat. Just kneeling down and lifting up your hands 3 times a day to the living God. Sich hinknien und seine Arme ausstrecken hin zum lebendigen Gott. Just for a moment, just for less than a minute. Bloß einen Moment, vielleicht weniger als eine Minute lang. It's so transforming. Aber das verwandelt dermaßen. Daniel chapter 6. Das ist Daniel 6. In verse 10. Im Vers 10. Daniel lifted up his hands. Daniel erhob seine Arme. As he knelt before God. Und kniete vor Gott. 3 times a day. Dreimal am Tag. I think Daniel understood how important it was to not let oneself become indifferent. Ich glaube, Daniel hat das verstanden, wie wichtig es ist, selbst nicht gleichgültig zu werden. All the believers through history that had an impact. Alle Gläubigen in der Geschichte, die Auswirkungen hatten. The local church is God's hope for this world. Die lokale Gemeinde ist Gottes Hoffnung für diese Welt. We have to see ourselves as Noah's Ark. Wir müssen uns selbst als Noahs Arche sehen. God provided an ark for the coming judgment by water. Gott hat ja diese Arche vorgesehen gehabt für dieses Gericht, das kommen sollte. Noah preached the gospel. Und Noah predigte das Evangelium. For all of those years, alle Jahre lang. He preached the righteousness of God. Er hat von der Gerechtigkeit Gottes gepredigt. Holy God. Ein heiliger Gott. And Jesus is returning. Und Jesus kommt wieder. And the local church, und die lokale Gemeinde, that we can touch, you and me, wir können berühren, du und ich, is the hope of the world. Das ist die Hoffnung der Welt. And we saw it so clear last week at the wedding. Und letzte Woche bei der Hochzeit haben wir das so klar gesehen. We had, I don't know, was it 60 or 80 or 90 people here? Vielleicht waren 60, 80, 90 Leute that, da. That were visiting. Die als Besucher kamen. Who were somewhat astonished. Die waren irgendwie erstaunt. Some were provoked. Manche auch provoziert. It's great. Don't you love to provoke war schon, people? War schon toll, nicht wahr? Get a little bit of godly salt in their eyes, a little so ein bit. Bisschen göttliches Salz in die Augen wake bekommen. Them up, step on their toes a sie little auf, bit. Aufgerührt haben, auf die Zehen gestiegen sind. So maybe they might find God. Da, damit sie Gott finden mögen. The church, the local church, is the hope of the world. Die lokale Gemeinde ist die Hoffnung and der Welt. We cannot allow ourselves to become indifferent. Und wir können es nicht zulassen, dass wir gleichgültig werden. To giving it everything we can. Wir müssen einfach alles hineingeben, alles Jesus da gave it all. Jesus hat alles gegeben. He gave everything. Er hat alles gegeben. As it says here, to rescue us from the coming judgment. So wie es da heißt, um uns zu retten vor dem kommenden Gericht. The coming judgment is so unbelievably severe. Und dieses kommende Gericht wird unglaublich streng sein. That we don't really like to think of it. So dass wir gar nicht daran denken because mögen. Because it just makes us depressed. Weil wir vielleicht da irgendwie depressiv werden. To think about such an intense judgment. Über so ein strenges Gericht nachzudenken. And then what can we do to help people? Und dann, was können wir denn tun, um Menschen then zu helfen? You realize in Psalm 3, verse 8, that salvation is from the Lord. Und dann realisieren wir, dass, wie es in Psalm 3, Vers 8 heißt, die Errettung kommt vom Herrn. But then on the other side, Paul writes in Acts 20. Aber auf der anderen Seite schreibt Paulus in Apostelgeschichte 20. He said, "My hands are clean from the blood of people." Meine Hände sind nicht mit Blut befleckt. I am clean. Ich bin rein. I preached the gospel to everyone I possibly could. Ich habe das Evangelium jedem nur denklich möglichen Menschen gepredigt. And it says in the New Living Translation, "If they perish." Und in der Living Translation heißt es, wenn sie verloren gehen, it is not my fault. Ist das nicht meine Schuld. We have a fantastic wir haben opportunity eine ganz fantastische Gelegenheit, to serve a living God. Einem lebendigen Gott zu dienen. But he has to be a living God in our life. Aber er muss ein lebendiger Gott in unserem Leben sein. Some of us need to come to a crisis. Und manche von uns müssen in eine Krise gehen. I came to a crisis when I was 18. Als ich 18 war, ging 18 Jahre alt war, ging ich durch solch eine Krise. Ich war gläubig. I was a Roman Catholic believer. Ich war gläubig in der römischen katholischen Kirche. I believed in Jesus. Ich habe an Jesus geglaubt. I prayed every single night on my knees as a child. Jeden Abend habe ich auf meinen Knien als Kind gebetet. I never missed. Ich habe das niemals ausgelassen. All the way till I was 18. Bis zum 18. Lebensjahr. But I didn't know God personally. Aber ich kannte Gott nicht persönlich. I would say I was a Christian. Ich hätte gesagt, ich bin Christ. Until the crisis came. Bis zu diesem Zeitpunkt der the Krise. The crisis of my life. Die Krise meines Lebens. We don't get to know Jesus intimately until we need him. Wir werden Jesus nicht ganz persönlich kennenlernen bis zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn brauchen. As a believer. Und das kann als Gläubiger geschehen. And I could guess that maybe 30 to 60% of the people in this room. Ich würde mal raten, dass so circa 30 bis vielleicht 60% dieser Leute hier in diesem you're Raum. You're heading for the crisis. Dass ihr euch einer Krise entgegengeht, your life. Die euch verwandeln wird im that Leben. That is going to need a living God. Die dann einen lebendigen Gott braucht. And we would say, but I am a believer. Und jeder würde sagen, na, aber ich bin doch gläubig. But does it burn? Aber brennt da etwas? Does it burn? Brennt das? Does it consume my life? Verschlingt mich das in meinem ganzen Leben? The fear of the Lord diese Furcht vor is dem Herrn the beginning of wisdom. Ist der Beginn der Weisheit. The fear of the Lord means that I live every moment of my life. Und diese Ehrfurcht vor dem Herrn bedeutet, dass ich jeden Moment meines Lebens with reference to God. In der Referenz zu Gott hin lebe. If you have fear of spiders, Also wenn du zum Beispiel Angst vor Spinnen hast or snakes, oder vor Schlangen and suddenly someone said, there's a snake in the room. Und plötzlich sagt jemand, da ist eine Schlange im Raum. It got out of my box. I don't know. It's in the chapel somewhere. Ich weiß nicht, wo sie ist, irgendwo da im Raum. Excuse me, I have to make an announcement right now. Entschuldigung, ganz kurz, ich muss eine Durchsage durchgeben. Billy brought his pet snake and it got out. It's somewhere in Billy the room. Hat seine kleine Hausschlange mitgebracht so und die ist irgendwie ausgekommen. It, just wave your hand. Billy's looking for it. Also wenn ihr sie irgendwo seht, dann bitte hebt eure Hand, der Billy, der sucht sie. It is poisonous, so don't pick it up. Aber aufpassen, die ist giftig, nicht angreifen. The rest of the service, you would spend your time listening to me in reference to where the snake might be. Und den Rest des Gottesdienstes würdet ihr mir zwar zuhören, aber in Hinblick auf die Schlange, wo ist denn diese We Schlange? We could even cancel the service. Wir könnten sogar den Gottesdienst absagen. Because everybody would be sitting here in reference to the snake. Weil jeder hier sitzen würde, aber an diese Schlange denken würde. That's in a negative sense. Also das ist es in negativer Hinsicht. In a positive sense, in positiver Hinsicht, the fear of the Lord is to live our life in reference to the Lord. Bedeutet die Ehrfurcht vor dem Herrn in Beziehung mit dem Herrn zu leben. But when we go through a crisis, aber wenn wir durch solch eine when Krise we really gehen, need him, wenn wir ihn wirklich brauchen, like Hans said, when we get on our knees and we pray and we weep to God for help. So wie der Hans gesagt hat, wenn wir auf die Knie gehen und wir wirklich beten und auch weinen vor Gott. And then he helps us. Und er uns dann hilft. That's where it all begins. Da fängt alles an. We want people to know that. Und wir wollen, dass Leute das wissen. Psalm 116, verse 1. Im Psalm 116, Vers 1. I love the Lord because he hears me. Ich liebe den Herrn, weil er mich hört. I love the Lord because he heard me. Ich liebe den Herrn, weil er mich gehört he's hat. Alive. Er lebt. I know he's alive. Ich weiß, dass er lebendig ist. This is the essence of what we believe. Und darum geht es in unserem Glauben. 26 years ago when we started. 26 Jahre sind jetzt vorbei, nachdem wir begonnen haben. In unserem Wohnzimmer. Just a few people, three or four, five ein paar Leute waren wir, vier, fünf Leute. Someone said, what's the strategy? Und jemand hat gesagt, welche Strategie haben wir? I said, this is the strategy. Ich habe gesagt folgende. Nothing else matters in the week. Während der Woche zählt nichts anderes. Except this Sunday night meeting. Außer dieses Treffen hier am Sonntagabend. And we will prepare Sunday night. Und diesen Sonntagabend. Like a wedding. Haben wir vorbereitet wie bei einer Hochzeit. We will have the nicest food. Wir haben wunderbares Essen vorbereitet. We will focus on preparing, so when people come. It's an experience. Und wir haben uns konzentriert auf diese Vorbereitung, so dass wenn die Leute dann kamen, das wirklich eine Erfahrung war für And sie. We would do things during the week too. Nun, während der Woche haben wir auch andere But Dinge getan. Not at the expense of the Sunday service. Aber nicht auf Kosten des Sonntagabend-Gottesdienstes. And I said, you know, I want pies with blueberries and some strawberries. Ich habe gesagt, ich möchte Himbeeren haben, ich mag diese Erdbeeren haben. Das Ganze schön angerichtet when mit Farben. It, it, like, wow, dass wenn die Menschen das dann essen, sich daran erinnern können. Word, und wenn sie sich schon nicht an die Worte erinnern werden, dann vielleicht an das Essen. And that was the strategy. Und das war die Strategie. And last week I just thought, wow, this was our strategy. Und letzte Woche habe ich mir gedacht, wow, das war unsere Strategie. To make the service like a wedding. Dass dieser Gottesdienst wie eine Hochzeit ist. I thought, there it was literally a wedding. Und da habe ich mir gedacht, ja, so ist es, buchstäblich And eine I was, Hochzeit. I was so proud of all the people that were helping. Und ich war wirklich so stolz auf all die Menschen, die da mitgeholfen haben. You could be so proud to be a part of this church. Ihr könnt wirklich so stolz sein, dass ihr Teil dieser Gemeinde seid. People everywhere like Ameisen, like ants, just working. Wie die Ameisen waren alle unterwegs. Stuff up and every little thing mattered. Und jede Kleinigkeit hat gezählt. It was so awesome. War wunderbar. Because it was a special day. Weil es ein besonderer Tag war. What if Was wäre, and I know it's not possible. Was wäre wenn, und ich but weiß, es ist nicht möglich, aber was wäre, and I know it's not possible, but what if, und ich weiß, es ist nicht möglich, aber was wäre, wenn, every Sunday was like that. Wenn jeder Sonntag so wäre. Every Sunday. Jeder Sonntag. This is a day, das ist der Tag, where the Lord will reveal himself in our midst. Dies ist dann ein Tag, wo sich der Herr mitten unter uns offenbaren würde. And everybody, und jeder, gave 100% of their part. Jeder einfach 100% einbringen würde bei seinem Teil. That means everybody took possession. Das heißt, jeder nimmt das wirklich in Besitz. If you look in the drum cage, wenn ihr euch da diesen Verschlag ansieht, you see the back, the cloth in the back. Seht ihr da hinten diese Fixierungen? There's a rip there. Da gibt's einen Riss dort. Einen. There's a tear. Ja, das ist ein Riss. My wife asked me, she said, is that a Schnecke? Und meine Frau hat gesagt, ist das eine Schnecke? Just today, is that a snail? Ist das eine Schnecke? Also so eine Nacktschnecke? I said, no, it's a tear. Nein, ich habe gesagt, das ist ein Riss. It says a lot. Aber das sagt schon viel aus. Because somebody could have sowed that. Weil irgendjemand hätte ja so denken können. Somebody could have seen that. So what is that thing? Hätte das sehen können. Mm. What is that? Also was ist das? It's a tear. Nun, das ist ein Riss. I'm going to bring my needle next week and do it. Also ich werde nächste Woche meine Nadel bringen und werde das zusammenflicken. What if we all thought like that? Aber was wäre, wenn wir alle so dächten? The local church is God's hope for this world. Die lokale Gemeinde ist die Hoffnung Gottes für diese Welt. I was talking, we had a meeting 2 months ago. Vor 2 Monaten hatten wir ein Treffen with the board. Mit dem Vorstand. And Roland, who's our finance man, und der Roland, der sich um die Finanzen kümmert, said, you know, the people have been so wonderful in giving. Hat gesagt, die Menschen haben so wunderbar gegeben. He said, we have to thank them. Wir müssen ihnen danken. I said, do you know what will happen if you thank them? Und ich habe gesagt, weißt du, was passiert, wenn du ihnen Danke sagst? He says, I know. Ja, ich weiß es, hat er but gesagt. We have to thank them. Aber wir müssen ihnen danken. I said, but you know what's going to happen. Aber du weißt, was dann geschehen wird. And then it happened. Und dann ist es geschehen. The next month we were short 4,000 euro. Also im darauffolgenden Monat hatten wir 4,000 Euro zu wenig. And the next month again we were short. Und im darauffolgenden wiederum zu wenig. This kind of indifference sets in, doesn't it? Also diese Art Gleichgültigkeit kommt dann rein. Irgendwie. It's like everything's going well and then suddenly this like thing comes over us like we just kind of irgendwie läuft alles gut und plötzlich kommt das so irgendwie über uns. We could call it the license of indifference. Wir könnten das die Lizenz der Gleichgültigkeit nennen. As soon as everything is going good, everybody pulls back 10-20%. Also sobald alles gut läuft, ziehen sich alle so 10-20% zurück. But why? Aber warum? It should be the opposite. Es sollte das Gegenteil der it Fall should be, sein. Wow, it's going so well. Let's go. Es sollte heißen, wow, wunderbar, es läuft alles großartig. How are we wir running? Wollen weiter vorangehen. How are we running in this marathon? Wie steht's mit der Zeit in diesem Marathon? We're doing very well. Nun, wir sind gut drauf. Oh, good. Oh, super. Oh, let's just slow it right down. Also, wir wollen ein bisschen langsamer werden. Does anybody think like that? Denkt jemand so? Nein. Nein. It should be, how are we doing? Es sollte lauten, we're wie steht's mit der Zeit? You feeling good? Fühlst du dich gut? Let's pick it up. Na komm, dann wollen wir Gas geben. This komm. What Paul says. Das hat Paulus he gesagt. He says, excel all the more in love. Also er hat gesagt, streckt euch aus und geht noch mehr in der and Liebe after, voran. After a week like last week when all these people came. Und nach solch einer Woche wie letzte Woche es war, als all die Menschen kamen. We should ride the momentum. Sollten wir dieses Momentum aufnehmen? Ride it. Und wir sollten say, drauf, all the more. Draufbleiben. Wow, what can umso I get mehr. Involved with? Also woran wo kann ich mich einschalten? Indifference. Gleichgültigkeit. Is why the world is lost. Gleichgültigkeit. Deshalb ist die Welt verloren. John chapter 3 verse 19. Johannes 3 Vers 19. This is the judgment. Das ist das Gericht. That the light came into the world. Dass das Licht in die Welt kam. But men loved darkness. Aber die Menschen liebten die Finsternis. Do you know what the opposite of love is? Wisst ihr, was das Gegenteil von Liebe ist? It's indifference. Es ist Gleichgültigkeit. Selfish indifference. Selbstsüchtige Gleichgültigkeit. Indifference. Gleichgültig. And when we love the world, und wenn wir die Welt lieben, we naturally become indifferent toward God. Werden wir schon in natürlicher Weise Gott gegenüber gleichgültig. It doesn't mean that we don't enjoy everything. Das heißt nicht, dass wir uns nicht an vielen Dingen erfreuen. 1 Timothy chapter 6. 1. Timotheus 6. Paul says in verse 17. Da sagt der Paulus im Vers 17, that God gave us all things to enjoy. Gott hat uns alles gegeben, damit wir uns so daran erfreuen. We enjoy everything to his glory. Also erfreuen wir uns an all dem zu seiner Herrlichkeit. But the world, aber die Welt, the world is that community of people, das ist diese Gemeinschaft von Menschen, who want their portion now. Die jetzt ihren Anteil haben möchten. Psalm 17, verse 14. Im Psalm 17, Vers 45. The men of this world, 14, pardon. Die Leute dieser Welt, they want their portion in this life. Die Leute dieser Welt wollen in diesem Leben ihren Anteil that's haben. The world. Das ist die Welt. Do you want your portion now? Möchtest du jetzt deinen Anteil haben? Möchtest du alles jetzt schon haben? A full life the way you wanted it. Ein erfülltes Leben, so wie du es jetzt haben willst. So that at your funeral people say, he had his life the way he wanted it. So dass die Menschen bei deinem Begräbnis dann sagen würden, er hat sein Leben so gelebt, wie er es wollte. And he was a happy man with his life. Und er war ein glücklicher Mann mit seinem Leben. Or do we want it the way the Lord wanted it? Oder wollen wir es so, wie es der Herr wollte? In Luke chapter 9. In Lukas 9. Verse 24. Let me read it. 24. By the way, this is my job. Übrigens, das ist meine Arbeit. To prepare you for eternity. Euch auf die Ewigkeit vorzubereiten. Will you be happy with me on the other side, or will you be irritated with me on the other side? Also werdet ihr dann glücklich sein mit mir auf der anderen Seite, oder werdet ihr dann irgendwie to make irritiert you sein? Happy with me on the other side. Um euch glücklich zu machen für die andere Seite. I've got to put some salt in your eyes too. Muss ich euch auch ein wenig Salz in die Augen streuen. Just like we do with unsaved people. So wie wir es bei den unerretteten Menschen We've got machen. To wake up. Die müssen aufwachen. Wake up. Wach auf. Luke chapter 9. Lukas 9. If any one of you wants to be my follower. Verse 23. Also Vers 23. Wenn einer von euch mit mir gehen will, you must turn from your selfish ways. Muss er sich selbst verleugnen. Take up your cross daily. Jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen. And follow me. Und mir nachfolgen. If you try to hang on to your life, wer versucht sein Leben zu retten, you will lose it. Wird es verlieren. But if you give up your life for my sake, aber wer sein Leben für mich aufgibt, you will save it. Wird es retten. And what do you benefit if you gain the whole world? Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen? But you yourself are lost. Aber dabei an der eigenen Seele Schaden zu nehmen oder sie zu verlieren? I want you to think about eternity for a moment. Ich möchte, dass ihr mal einen kurzen Moment über die Ewigkeit nachdenkt. And this is like a heart, little heart vision I had. Und das ist wirklich eine wichtige Vision, die ich da habe. It's just something I was just dwelling on. Also etwas, über das ich nachdenke immer. I just kind of saw eternity. Ich habe die Ewigkeit so gesehen. Revelation chapter 20, the white throne judgment. Also wie es in Offenbarung 20 heißt, das weiße Throngericht. Where all the unsaved people stand before God. Wo all die unerretteten Menschen vor Gott stehen. They have no more chance to be saved. Und sie haben keine Möglichkeit, noch errettet zu werden. They are just being judged. Sie werden nur noch gerichtet. According to the books. Gemäß den Büchern. There's no grace, there's no mercy. Keine Gnade, keine Barmherzigkeit. Because they rejected it. Weil sie das abgelehnt haben. So now they're going to be judged according to what they did. Also werden sie jetzt gemäß dem gerichtet, was sie taten. With no mercy. Ohne Barmherzigkeit. And as they are ushered into the lake of fire. Und wie sie da in diesen Feuersee hinein begleitet werden. In physical bodies. Also mit ihrem physischen Leib. In physical resurrected bodies. In diesem physischen auferstandenen Leib. They are ushered into the lake of fire. Da werden sie da hineingeschickt. One of them is ready to go off. Und der eine, der ist bereit, da hinunterzugehen. He turns to the Lord. Er dreht sich zum and Herrn. Says, I have one question. Und sagt, ich habe noch eine Frage. And the Lord says, stop. Und der Herr sagt, stopp. What is your question? Also, welche Frage hast du? And he says, und er sagt, how long is eternity? Wie lange dauert die Ewigkeit? And the Lord says to him, und der Herr sagt zu ihm, here's a cup. Da ist ein Becher. Every year, jedes Jahr, I want you to put a grain of sand in that cup. Möchte ich, dass du da ein Sandkorn hineintust in diesen when Becher. The cup is filled, und wenn der Becher voll ist, you can come back and ask me the question again. Kannst du wieder zu mir kommen und mir dieselbe Frage stellen. After all of this incredible time, nach all dieser unglaublich langen Zeit, he comes back and the cup is filled. Kommt er zurück und dieser Becher ist voll. And he's in horror, und er hat wirklich großen Schrecken because of the judgment he's been experiencing. Wegen des Gerichts, das vor ihm liegt. And then the Lord says, pour the cup in the barrel. Und dann sagt der Herr, nun, jetzt leer diesen Becher aus, da in diesen, and when the barrel is filled, in dieses Fass hinein. Und wenn dieses Fass voll ist, come back and ask me that question again. dann komm wieder und stell mir nochmals dieselbe Frage. And after all of this unbelievable time, und nach all dieser unglaublich langen Zeit, the man comes back. Kommt dieser Mann wieder. And he says the barrel is filled. Und sagt, das Fass ist voll. With grains of sand that represent a year of time. Mit Sandkörnern, jedes für ein Jahr stehend. How long is eternity? Wie lange dauert die Ewigkeit? And the Lord hands him a cup. Und der Herr gibt ihm einen Becher. And says every time you fill the barrel. Er sagt, jedes Mal, wenn du dieses Fass anfüllst, put a grain of sand in the cup. Dann gib ein Sandkorn in diesen Becher. And when the cup is filled. Und wenn dieser Becher voll ist, come back and talk to me. Dann komm wieder zurück und sprich mit mir. Eternity. Ewigkeit. Eternity. Ewigkeit. Eternity. Ewigkeit. We have no idea. Wir haben keine Vorstellung. We don't even scratch the surface. Wir kratzen nicht mal an der Oberfläche. We're not even like 0.001% grasp. Wir haben nicht einmal, what we have been saved from. Nicht einmal die geringste Ahnung, die allergeringste Ahnung, wovon hier die Rede ist. If we could see it for a second. Wenn wir das auch nur einen Augenblick lang sehen könnten. It would transform our whole life. Würde das unser ganzes Leben verändern. Luke chapter 16. In Lukas 16. The rich man in hell. Der reiche Mann in der Hölle. And he cried out to Abraham. Er rief hinüber zu Abraham. Who was on the other side of the gulf. Der stand da drüben auf der anderen Seite dieser Stadt. Abraham. Abraham. Abraham. Abraham. Send Lazarus to my brothers. Sende den Lazarus zu meinen Brüdern. Why? Warum? Because if someone comes from the dead, weil wenn jemand von den Toten zurückkäme, they will listen. Dann würden sie zuhören. And Abraham said, und Abraham sagte, they have Moses and the prophets, sie haben die Propheten und Mose, which speaks of the Bible, das ist die Bibel, of the Word of God, das Wort Gottes. And he said, und er sagte, but if someone comes from the dead, aber wenn jemand von den Toten käme, they will listen. Dann würden sie zuhören. And he said, if Abraham said, if they don't listen to Moses and the prophets, aber Abraham sagte, wenn sie Mose und den Propheten nicht zuhören, they won't listen even if someone comes back from the dead. Dann werden sie auch nicht hören, wenn sogar jemand von den Toten käme. Judgment. Gericht. Send them back, please. Sende sie zurück, bitte. If we could see it for a moment, wenn wir das nur einen Moment lang sehen könnten, we would take up our cross daily. Dann würden wir unser Kreuz täglich auf uns nehmen. I just had this deep impression that time is running. Ich habe diesen tiefen, wirklich tiefen Eindruck, dass die Zeit davonläuft. The Lord is coming back. Und dass der Herr zurückkommt. People are lost. Die Menschen sind verloren. And people that came last week, there are so many of them. Und letzte Woche waren so viele Menschen da. So I'm just asking you from my heart. Also ich bitte euch vom tiefsten Herzen. Could we beware of the spirit of indifference? Könnten wir wirklich Acht geben auf diesen Geist der Gleichgültigkeit? Wir brauchen ganz, ganz dringend zwei Menschen mehr, die bei uns mitarbeiten. We could easily fill them with a full-time job working with our office. Wir könnten sie wirklich vollzeitig anstellen in unserem Büro. But we can't. Ohne Probleme, aber wir können es nicht. We can't, because we can't afford it. Wir können es nicht, weil wir es uns nicht leisten but können. But we could afford it. Aber wir könnten es uns if leisten. If everybody just did their part. Wenn jeder bloß seinen Teil täte. I tithe of everything I get. Nun, ich gebe den Zehnten von jedem, was ich bekomme. I get gifts from America, we tithe. Also wenn ich was bekomme von Amerika, ich gebe da den Zehnten. We give offerings. Wir geben Spenden. We support missionaries. Wir unterstützen Missionare. We do everything we can. Wir tun einfach alles, was wir können. But if 20% of us are doing that, und wenn 20% von uns das tun, we really miss the support of the 80. Dann fehlen uns wirklich die 80%. We could be a fulfillment of what Paul was saying to the Thessalonian church. Und wir könnten wirklich die Erfüllung dessen sein, was Paulus den Thessalonikern schrieb. Your faith, dass euer Glaube, is ringing out across Austria. Dass euer Glaube hinausreicht, hinaus in ganz that Österreich. People would drive from Innsbruck just to come to one of our services. Dass Menschen von Innsbruck herfahren, nur um bloß bei einem Gottesdienst dabei because zu sein. There's so much expectation. Weil so viel Erwartungshaltung because gibt. Everybody was on their knees in the morning before they came. Weil jeder sich auf den Knien befand, bevor could er hierher kam. Could you imagine what the service would be like if every single one of us? Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet, wenn jeder einzelne von uns. Father, thank you for this morning. Auf den Knien betete, thank Vater, you for your grace Vater, and your danke mercy. Für diesen Morgen und für deine Gnade I und pray for the service today. Ich bete für den Gottesdienst Bless the worship team. Segne das Bless the message. Segne die Botschaft. Help me to know where I can serve. Und hilf mir, Herr, zu wissen, Help wo ich me to dienen be kann. An encouragement. Und hilf mir, dass ich ermutige. Let your spirit fall down. Und dass dein Geist herabkommen Let your glory möge. Fall this morning. Und dass deine Herrlichkeit diesen Morgen auf uns In kommt. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Just 20 seconds, 30 seconds. Einfach 20, 30 Sekunden lang. It dispels indifference. Aber das bringt die Gleichgültigkeit we've got weg. We've got to fight it. Wir müssen ankämpfen. Because it dagegen, comes in. Weil die Gleichgültigkeit And we kommt. All get kind of like gemütlich. Und wir werden alle so gemütlich. We're in a country of Gemütlichkeit. Wir sind in einem Land der Gemütlichkeit. We're in a country of consumerism. Und wir sind in einem Land, wo der Konsum hoch We live in the West where we consume. Und wir leben da und Everything's in diesem Konsum. Convenient. Und alles ist okay. Convenient. Alles ist bequem. My teeth are taken care of by the e-card. Also meine Zähne werden da gut gepflegt I can go to the lung doctor, the e-card. Ich kenne einen Lungenfacharzt. The e-card, the e-card, Überall habe ich die e-card. Everything's the e-card. Alles ist e-card. It's so gemütlich. Es ist so But there's no e-card in the church. Aber es gibt keine e-card in der Gemeinde. It's us. Wir sind es. Or it's nothing. It's us or it's nothing. Wir sind es oder sonst niemand. The church is what we make it. Und die Gemeinde ist das, was wir daraus machen. By his grace. Durch seine Gnade. I'll close with this. Ich möchte mit folgendem abschließen. When we stand before the Lord, wenn wir vor dem Herrn stehen, as believers, als gläubige Menschen, he will not remember our sin. Da wird er sich nicht an unsere Sünden erinnern. He will not bring up one sin. Er wird nicht eine einzige Sünde aufbringen. But he will reward us. Aber er wird uns belohnen for what his grace did through us. Dafür, wie sehr seine Gnade durch uns fließen konnte. And that's it. Und darum geht es. Nothing more, nothing less. Nicht weniger und nicht mehr. One more time. Nochmals. When we stand before him, wenn wir vor ihm stehen werden, the unbeliever will perish. Der Ungläubige wird verloren gehen. Because he did not believe in what God did for him. Weil er nicht an das glaubte, was Gott für ihn gemacht hat. We will be judged. Und wir werden gerichtet werden. Because we did not believe. Weil wir nicht geglaubt haben. What God wanted to do through us. Geglaubt an das, was Gott durch uns hindurch tun wollte. And when he shows us. Und wenn er uns zeigen wird, What he could have done with our church, was er mit unserer Gemeinde machen hätte können, What he could have done, was er machen hätte können, it will be a sad day for us. Dann wird das ein trauriger Tag für uns sein. What a day will be, Aber was für ein Tag wäre es, when he says to us, wenn er zu uns sagte, well done, gut gemacht, well done, gut gemacht, you did my will, well done. Ihr habt meinen Willen getan. Thank you. Danke. So I just want to thank you all. Also ich möchte euch allen Danke for sagen. Being an awesome church. Ihr seid eine wunderbare Gemeinde. Let's not let up. Don't let up. Also lasst nicht nach. And when you feel it, step forward. Und wenn ihr das fühlt, dann macht einen Schritt nach vorne. Amen. Amen. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen. Thank you for your grace. Danke für deine Gnade. For your mercy. Für deine Barmherzigkeit. I pray this morning, maybe there's somebody here. Ich bete heute Morgen, vielleicht ist jemand da. And they don't know you. Und diese Menschen kennen dich nicht. If you died today, where would you go? Wenn du heute stirbst, wohin kommst du dann? Have you ever experienced the love of God in your heart? Hast du jemals die Liebe Gottes in deinem Herzen erfahren? Maybe this is your morning. Vielleicht ist das heute dein Morgen. And salvation comes by putting faith in a promise. Und die Rettung kommt dadurch, dass du Glaube an diese Verheißungen hast. This is the Lamb of God that takes away the sins of the world. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Put your faith in Jesus this morning. Setz deinen Glauben auf Jesus heute Pray Morgen. With me right now. Und bete jetzt mit mir. Say these words. Sag folgende Worte. Jesus. Jesus. Save me. errette mich. You are the Lamb of God. Du bist das Lamm Gottes. Take away my sin. Nimm meine Sünden weg. Say those words. Sage diese Worte. Jesus. Jesus. Lamb of God. Lamm Gottes. Take away my sin. Nimm meine Sünden weg. I believe in you. Ich glaube an dich. Speak those words quietly. Sprich diese Worte ruhig Jesus, aus. Jesus. Lamb of God. Lamm Gottes. Take away my sin. Nimm meine Sünden hinweg. Please. Bitte. Please. Bitte. And Father, for our church this morning. Und Vater, für unsere Gemeinde heute. I pray against a spirit of indifference. Ich bete gegen diesen Geist der Gleichgültigkeit. A spirit of slowing down. Einen Geist der Verlangsamung. A spirit of distraction. Einem Geist der Ablenkung. Father, we have so much work to do. Wir haben so viel zu tun, Vater. So many to win. So viel zu gewinnen. Such a testimony to be. Solch ein Zeugnis zu sein für viele. I pray for our church. Ich bete für unsere Gemeinde. We will be everything you want. Dass wir all das sind, was du möchtest. I pray for every single person here. Und ich bete für jeden einzelnen Menschen they would find their place. Dass er und sie that they would find ihren their Platz gift. Finden. Dass sie ihre Gabe finden. That they would find a revelation of you. Dass sie eine Offenbarung von dir erhalten. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.